Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines in Berlin urlaubenden Aushilfsjedis. Folge 7 der Berlin-Reise und ich denke Folge 59 oder sowas dürfte es sein. Na gut. Ich war heute, also es ist noch gar nicht heute durch, das heißt, es wird vielleicht noch eine zweite Folge von heute geben, aber ich bin heute Vormittag aufgebrochen, habe mir ein Tagesticket genommen und bin nicht etwa wie geplant nach Schöneberg, mir dort das Rathaus anschauen und ins Wedding gefahren, sondern ich habe das Tagesticket genutzt und bin unter anderem auf den Kurfürstendamm gegangen, also nach Süd, ja, nennen wir es mal einfach, einfach nach West-Berlin. Und zwar Bahnhof Zoo, dort dann zum KDW, berühmtes Kaufhaus. Da habe ich dann auch tatsächlich mal reingeschaut. Das ist ein Labyrinth. Also, naja, das ist so die perfekte Douglas-Filiale. Come in and find never out oder sowas. Von da aus bin ich dann tatsächlich den Kurfürstendamm entlang gegangen und ja, berühmte Einkaufsstraße mit sehr viel Autoverkehr, allerdings sehr wenig Publikumsverkehr, also so hinten raus Richtung Louis Vuitton und Co., da war nix. Da war überhaupt nichts los, also dafür, dass das eigentlich so die Einkaufsmeile schlechthin in den meisten Reiseführern ist, null, geht nicht, passiert nichts. Naja. Gut, von da aus bin ich dann Richtung Charlottenburg, habe mir dort den Schlossgarten angeschaut und das Schloss angeschaut. Und da war durchaus auch ein bisschen was los. Es war halt insgesamt sowieso sehr schön sonnig, also da lohnte sich das Flanieren. Und dann bin ich die Wilmersdorfer Straße, genau, in die Wilmersdorfer Straße runtergefahren und bin dort durch die Arkaden. Also es wimmelt hier tatsächlich von Einkaufszentren. In jedem Fleckchen hat's eins, Arkaden und andere Dinge. Also im Grunde sind es lauter kleine Städte eben aneinander geflanscht und jede Stadt hat auch sein Einkaufszentrum. Und entsprechend habe ich mir heute dann zum ersten Mal in Berlin einen Döner gegönnt. Ein Dürüm. Ja, naja. Auch nicht die Welt. Also, es schmeckt halt, wie so ein Dürüm schmeckt. Naja. Und von da aus bin ich dann wieder Richtung Hotel aufgebrochen, um einfach nur ein bisschen mittags oder nachmittags ein bisschen auszuruhen, um heute mal noch den Abend in Berlin ausklingen zu lassen. Und ja, ich bin in der Zwischenzeit auch schon wieder fast bei 20.000 Schritten. Also es werden heute auch wieder über 25.000 wahrscheinlich werden. Entsprechend, ja, entspannender Urlaub, nur nicht für meine Füße. Ja, das soll's fast für jetzt gewesen sein. Irgendwas hatte ich noch. Ach so, ja, genau. Ich hatte mir heute überlegt, als ich unterwegs war, so, ja, also bisher hatte ich in Berlin eigentlich keine schlechten Erfahrungen mit den Verkehrsmitteln. Und wie ich das so denke, passierte genau das, was nicht passieren sollte, nämlich es gab eine Signalstörung bei den S-Bahnen und die fuhren sehr unregelmäßig. Und waren dementsprechend auch doppelt und dreifach voll. Also da war es dann tatsächlich so, dass zur Nachmittagszeit, zur frühen, dann die Bahnen extrem voll waren. Es war tatsächlich sehr, sehr kuschelig. Und dementsprechend, also man sollte nicht denken, dass in Berlin alles super läuft. Tut's eben nicht. Vor allem immer dann, wenn man denkt, es könnte eigentlich doch wunderbar funktionieren. Na gut, das soweit von mir jetzt an dieser Stelle. Und dann schauen wir mal, vielleicht spreche ich heute Abend nochmal in mein kleines Zoom. Ansonsten, ja, war eine schöne Reise und mal schauen. Also entweder heute Abend oder wenn ich wieder in Stuttgart bin. Oder vielleicht kurz morgen früh. Wer weiß. Gut, aber jetzt Feierabend. Tschüss.